Die hochrangige Delegation der DVRK unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, Choi Dong-hae, die die 31. Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, Brasilien besucht hatte, kehrte am 6. August mit einer Maschine in die Heimat zurück.